Ja, hallo und schönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu diesem sicherlich spannenden Vortrags- und Diskussionsabend mit dem Titel Kritik der Religion, Religion der Kritik. Was kann linke Religionskritik leisten? Ich will ja gar nicht so lange aufhalten, vielleicht nur einige lebensnotwendige Facts zum Eingang. Die Referenten sind heute Georg Frischbutter und Till Ermisch. Zwei heimatlose linke Studenten, die zufällig Philosophie studieren. Georg wird den ersten Teil des Vortrags zu atheistischer und linker Religionskritik leisten. Und im zweiten Teil wird Till, Till vortragen. Und es wird um die Frage gehen, ob auch Gott sich für eine gute Sache einspannen lässt oder ob die gute Sache nicht auf Gott verwiesen bleibt in gewisser Weise. Fragen und Diskussion wird es im Anschluss der Vorträge hoffentlich geben. Genau, noch ein Gruß vom Kulturraum Kreff. Und dafür steht auch die Spendenbox hier. Ihr könnt ja in den Kulturraum spenden. Morgen ist vom Kreff noch eine Veranstaltung der absoluten Gegenwart. Den genauen Titel weiß ich gerade nicht, aber das könnt ihr dann auf der IFZ-Homepage wahrscheinlich auf jeden Fall rausfinden. Und morgen in Bezug auf diesen Vortrag nochmal wird es Workshops geben, also einen Freitag 15 Uhr, einen Samstag 15 Uhr, hier an Ort und Stelle. Also genau. Genau, schließlich bevor es losgeht, sollten wir uns auf jeden Fall noch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen bedanken, die halt den Abend mit ermöglicht haben. Und nochmal danke an den Kulturraum e.V. Kreff. Genau, und die Spendenbox bringe ich gleich ins Publikum und ich übergebe jetzt an Georg. Ja. Ist das Mikro an? Schön. Also, ich halte den ersten Vortrag und der hat eher einleitenden Charakter, während der Vortrag von Till ein wenig technischer ist, wie ich sagen würde. Und der Titel des Vortrags ist Religionskritik, eine kleine Geschichte der Aufklärung. Punkt 1. Die Praxis der Religion. Was tut die Religion? Glauben. Glauben, das ist das Gegenteil von Wissen. Ob ich an Gott glaube? Ich weiß es nicht. Ob Gott ist? Das ist eine Frage des Glaubens, aber nicht eine des Wissens. Vielleicht mögen manche sagen, sie wissen, dass Gott ist. Das würden wir unglaublich finden. Dennoch sind wir geneigt, die Frage nach Gott als eine des Wissens zu stellen. Wissen nehmen wir nämlich als objektiv. Glauben behandeln wir dagegen subjektiv. So würden wir sagen, dass es eine Gewissheit ist, sterblich zu sein. Ob ich hingegen an ein jenseitiges Wesen glaube, das ist subjektiv. Sonst könnte man doch die subjektiven Gefühle des Glaubenden verletzen, wenn die Frage des Glaubens als eine des Wissens gestellt wird. Wenn die Religion folglich nur ein subjektives Gefühl sein soll, dann könnte es uns auch egal sein. Doch die Frage nach dem Glauben ist für uns praktisch wichtiger, als wir heute glauben mögen. Vor über 200 Jahren unterzog Kant unser theoretisches Vermögen einer Kritik, um für den Glauben Platz zu schaffen. In seinen eigenen Worten: Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen. Kant tat das nicht im Interesse der Kirche oder der Religion, ganz im Gegenteil. Denn sein Unterfangen steht für die Aufklärung par excellence. Wie kann es nun im Interesse der Aufklärung sein, das Wissen aufzuheben, um für den Glauben Platz zu schaffen? Besteht Aufklärung nicht vielmehr darin, den Glauben durch das Wissen zu ersetzen? Kant jedoch fragt erstmal, was kann ich wissen? Wissen hat Kant nur von Gegenständen, die uns im Diesseits durch unsere Erfahrung gegeben werden. So erfahre ich den Stuhl, auf dem ich sitze. Aber Gott? Habe ich jemals Gott gesehen? Nein. Manche sagen, sie hätten ihn erfahren, er hätte zu ihnen gesprochen oder sich in besonderen Situationen gezeigt und so weiter. Daran mögen wir nicht glauben. So bleibt bekannt die Frage nach Gott jedenfalls eine des Glaubens. Ich habe bereits die negative Seite des Glaubens genannt, das bloße Nichtwissen. Doch die positive Seite des Glaubens ist die Praxis. Denn Kant schreibt seine Kritik der reinen Vernunft, in der die Grenze unserer Erkenntnis ausgelotet wird, um eines praktischen Zwecks willen, vereinfacht ausgedrückt. Die Frage, ob und was Gott ist, ist keine Frage des Wissens. Daher seien die Diskussionen darum müßig und hielten die Menschen nur davon ab, tätig für das Gute in der Welt zu werden. Wer an Gott glaubt, wird in dieser Weise auch tätig, sei es gemäß Gott zu handeln und so den Besuch der Diskothek zu vermeiden, von Tür zu Tür die frohe Botschaft des Herrn weiterzutragen oder jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Die Religion vereint verschiedenste Tätigkeiten unter einem Banner oder mehreren und bietet so eine anleitende Perspektive des Handelns. Woran ich glaube, daran richte ich mein Handeln aus. Heute hört man immer öfter Stimmen aus der Kirche, dass manche Handlungsperspektiven nicht mehr zeitgemäß seien. Auf dem postmodernen Markt der Handlungsperspektiven entscheidet der heutige Mensch gemäß seiner individuellen Vorlieben, die aber der stumme Zwang der Verhältnisse vorlebt. Der Mensch wählt aus einem bunten Angebot des Glaubens. Zumindest dort, wo die Verhältnisse ein gewisses Niveau der Aufklärung erreicht haben. Denn im Glauben ist auch die Geschichte der Praxis enthalten. Die Nachfrage ist groß und mancherlei Glauben, wie derjenige eines fundamentalistischen Gotteskriegers, erscheint dem aufgeklärten Menschen, der beim Glauben einen Vernunftkauf macht, arg voraufklärerisch und unvernünftig. Dagegen scheinen die neuesten Produkte auf dem Glaubensmarkt mit Richard Dawkins biologischem Reduktionismus oder Stephen Hawkins Kosmologien der theoretischen Physik viel näher an der Zeit zu sein. In der postmodernen Erzählung jedenfalls stehen diese Erzählungen gleichwertig nebeneinander, wie zur Erzählung der Postmoderne selbst. Die Wahrheit wird so selbst zu einem Ich weiß es nicht, zumindest zu einem Glauben. Jedoch, sie wissen das nicht, aber sie tun es, sagt Marx. Das heißt, die Frage des Glaubens ist eine Frage der Praxis. Ganz gleich, was die Glaubenden glauben mögen über sich. Dass der Scientismus, das heißt hier der Glaube an die Naturwissenschaft, heute keinen Widerspruch zum religiösen Fundamentalismus bilden muss, hängt mit der Geschichte der Aufklärung zusammen. Punkt 2. Aufgeklärte Religion. Die Aufklärung taucht zunächst in der Neuzeit als eine Bewegung gegen die tradierten Dogmen der Kirche und der Theologie auf. Dieser Prozess wird von einem Erstarken der Naturwissenschaften sowie der Dynamik des Frühkapitalismus begleitet. Die Natur ist nicht mehr die in sich harmonische Schöpfung Gottes, sondern soll vom Menschen anhand wissenschaftlicher Methoden erforscht und dem Menschen fügig gemacht werden. Dazu ein Zitat aus der Bibel. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Zitat Ende. Dadurch aber geriet die Religion massiv in die Kritik. Nicht mehr soll Wissenschaft und Philosophie sich der Religion fügen. Vielmehr wird die Religion auf den Gerichtshof der Vernunft gezerrt. Doch die Religion war alles andere als besiegt damit. Sie wurde letztendlich zur Privatsache. Das heißt, der Geltungsraum wurde eingeschränkt. Darum stellt etwa Goethes Frage, nun sag, wie hältst du es mit der Religion, die Aufklärung gegen die Religion. Das religiöse Gretchen fragt nicht, nun sag, was hast du heute schon für den Herrn getan. Gretchen hat zuvor Faust bereits geküsst. Das religiöse Bewusstsein erkennt damit die Aufklärung an. Dass die Frage des Glaubens subjektiv wird, hängt mit der Entwicklung des aufklärerischen Subjekts zusammen. Das Ich rückt in der Aufklärung das Zentrum des Denkens. Der Glaube muss so vor dem mündigen Ich bestehen. Sich für einen Glauben zu entscheiden, wird so ein Akt der Selbstbestimmung. Darum mögen wir durchaus verschiedene Formen des Glaubens tolerieren, so wie ich ein anderes Selbst toleriere. Lessing stellt die Weltreligionen in seiner Ringparabel als gleichwertig nebeneinander, das Thema der Toleranz der Religionen und so weiter. Die Aufklärung überführt die Religion immer weiter in sich. Dieser Prozess gipfelten Ludwig Feuerbach, der Gott zum Gattungswesen Mensch erklärt. Gott und Mensch seien damit dasselbe, nur einmal als das einzelne Ich und einmal als das allgemeine Wesen des Menschen. Die Theologie soll Anthropologie werden. Die Jenseitigkeit Gottes wird damit diesseitig. Dieser sich selbst in Gott bewusste Mensch soll keinen anderen neben sich dulden als sich selbst. Damit wird der Mensch das höchste Wesen für sich selbst. Die Religion reagiert darauf mit dem Vorwurf der Hybris. Es sei eine Anmaßung, ein derart unvollkommenes Wesen wie dem Menschen Gott gleichzustellen. So seien die sogenannten Totalitarismen des 20. Jahrhunderts auch Folge der mangelnden Ehrfurcht vor Gott. Feuerbach argumentiert jedoch, die Unvollkommenheit komme nur den einzelnen Menschen zu, doch die Gesamtheit der Menschheit sei in sich vollkommen. Denn der Maßstab für das Menschliche sei letztendlich nur der Mensch selbst. Meine Beschränktheit ist in einem anderen Menschen vielleicht schon keine Beschränktheit mehr. Dass der einzelne Mensch beschränkt sei, ist für den ganzen Menschen unbeschränkt und so weiter. In Marxens Augen ist die Aufklärung damit ihrer Idee nach vollendet. Doch die Wirklichkeit zeigt sich von den aufklärerischen Idealisten wenig beeindruckt. Punkt 3. Weg mit der Religion oder der Weg mit der Religion. Längeres Zitat Marx. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Zitat Ende. Die Kritik der Religion verlagert sich somit auf das Feld der wirklichen Praxisfelder des Menschen. In der 8. Feuerbach-These schreibt Marx ferner, alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. Das heißt, dass der religiöse Mensch seine irdische Praxis himmlisch überhöhe. Die Religion ist jedoch nicht bloß ein Mangel, ein Fehler des Menschen. Vielmehr bedeutet die Überhöhung grundsätzlich, dass der Mensch nicht im bloßen Hier und Jetzt des Diesseits befriedigt ist. Hegel sagt, dass die Religion das Bewusstsein über das Diesseits erhebe. Marx zufolge ist jedes religiöse Bewusstsein Ausdruck realer Tätigkeit. Es ist gewissermaßen das schon über das Bestehende hinausweisende Selbstwissen. Es richtet die Praxis des Menschen in die Zukunft. So die Idee. Doch der Mensch hat sich in der Religion noch nicht als dieses praktische Wesen erfasst. Er setzt sich vielmehr in ein fremdes Wesen, in Gott. Dieses Fremde ist aber nach Feuerbach der Mensch selbst, wie wir gesehen haben. Das heißt, im Gedanken ist die Entfremdung bereits aufgehoben. In der reellen Praxis jedoch lebt der Mensch in Verhältnissen, die ihn von seinem Wesen entfremden, in dem Sinne, dass sie ihm als Fremde gegenübertreten. Sehen wir uns die real existierenden Religionskritiker der Geschichte an, wie sie gegen die Religion gekämpft haben. Damit wären wir endlich bei der Frage, was kann linke Religionskritik leisten? Aber erstmal fragen wir, was hat linke Religionskritik bereits geleistet? Der Marxismus-Leninismus hat die Religion funktionalistisch bzw. instrumentell gedeutet. Dazu ein Zitat von Berdjajew, das ist so ein Linkschrist aus dem 20. Jahrhundert und er hat so ein Buch geschrieben, Wahrheit und Lüge des Kommunismus. Das ist ein ambivalentes Buch. Also, die Religion, wie übrigens alles in dieser Welt, ist klassenmäßigen Ursprungs. Die Religion steht immer auf der Seite der herrschenden Klassen, der Ausbeutung und Unterdrückung. Nie hat sie eine positive Bedeutung im Menschenleben gehabt. Zu keiner Zeit vermochte sie die Menschen vorwärts zu führen, eine befreiende Wirkung auszulösen, das menschliche Leben vollkommener zu gestalten. Immer und überall macht sie Front gegen die Interessen der Schwachen und Bedürftigen und verteidigt die bestehende Ordnung. Zitat Ende. So wird der Marxismus-Leninismus charakterisiert in seinem Religionsbild. Lenin spricht auch markanterweise vom Opium für das Volk, während Marx vom Opium des Volkes spricht. Lenin spricht der Religion damit alle Selbstbestimmtheit ab. Sie sei letztlich nur Ideologie von oben im Klassenkampf gegen das Proletariat. Darum wurde die Religion im real existierenden Sozialismus offiziell abgeschafft. Durch die Mittel der Technik sollte das rückständige Sowjetrussland auf einen Stand der Produktionsverhältnisse gebracht werden, wo Religion nicht mehr notwendig sei. Traktoren und Stahlfabriken sollten den an den Himmel gerichteten Seufzer im Irdischen halten. Damit ist der Marxismus-Leninismus aber hoffnungslos gescheitert. Nicht nur, dass er die Religion nicht aus den Köpfen bekommen hat, vielmehr organisierte sich der Marxismus-Leninismus selbst zu einer Art Staatsreligion. Die Texte der Religionskritik erhielten selbst sakrale Bedeutung. Es wäre jedoch billig, dem Marxismus-Leninismus vorzuwerfen, er sei nicht besser, wogegen er ankämpfte. Viele Kritik des Kommunismus sieht so aus, aber vermag nicht zu verstehen, weshalb diese Selbstvergöttlichung notwendig sich ereignen musste. Denn wenn wir mit Kant und Marx die Religion als das Bewusstsein einer Praxis verstehen wollen, dann hat sich in der Sowjetunion in der Tat die Praxis geändert. Und das reflektiert die Sowjetideologie. Es ist die Kahlheit der Wissenschafts- und Technikgläubigkeit, die sich die Welt untertan machen wollte und dabei menschliche Bedürfnisse zugunsten der Industrialisierung und Produktion vernachlässigte, wenn nicht unterdrückte. Damit ging ein massiver Positivismus einher. Paradoxerweise tritt er einerseits, also der Positivismus, als revolutionäre Praxis auf, gegen die himmlischen Vorstellungen, und andererseits lässt er nur das gelten, was sich im Diesseits wiederfindet. Das heißt, die Wirklichkeit überschreitende Macht des Kommunismus verwandelte sich in dasselbe religiöse Dogma, gegen das die kommunistische Religionskritik angetreten ist. Solche Religionskritik hält nunmehr die Menschen von den Utopien ab, ähnlich wie die verhasste Religion es tue. Umgekehrt im westlichen Marxismus. Die sogenannte kritische Theorie der Gesellschaft nimmt den religiösen Gehalt dagegen durchaus ernst. Die seufzende, bedrängte Kreatur ist immerhin die Protestation gegen das wirkliche Elend. Metaphysik ohne Gott sei eitel, so Horkheimer. Aber es ist eine negative Theologie. Alle Bestimmungen Gottes bleiben negativ. Also in der kritischen Theorie. Oder auch, identifiziere nicht den Kommunismus mit dem Bestehenden. Die Praxis sei verstellt. Der Glaube angesichts der historischen Erfahrung ist zersplittert. Die Kritik des Bestehenden hat ihren Ort in der Diaspora. Also in der Zerstreutheit der KritikerInnen. Ernst Bloch hingegen befasst sich durchgehend mit dem Gehalt der Religion. So sei nur ein guter Atheist, wer ein Christ sei. Und ein guter Christ, wer ein Atheist sei. Die dritte der vier Fragen Kants betrifft die Religion und heißt, was darf ich hoffen? Bloch zeichnet das Utopische der Religion in diesem Sinne nach. Der westlichen linken Religionskritik ist es gemeinsam, dass Kritik der Religion heißt, die kommunistische Praxis zu reflektieren. Bloch übersetzt in diesem Sinn die Religion als Rückbindung. Insofern nimmt die kommunistische Bewegung religiöse Züge an. Denn der Atheismus ist seiner Form nach eine Religion. Insofern Religionskritik also das leisten kann, was es ist, also die hiesige Religion zu kritisieren, bleibt Gott ein Atheist und nicht ein vergotteter Atheist, wie im real existierenden Sozialismus. Emanzipatorisch ist Religionskritik, insofern sie die Subjekte ermündigt, über ihre Rückbindung frei zu entscheiden. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik, so Marx. Insofern sich also der Mensch in der Religion noch nicht ganz selbst gefunden hat und sie für ihn ein bloßes Opium bleibt, ist er verdammt, sich diesseitig abzumühen, das Jenseitige im Diesseitigen aufzusuchen. Ob diesseits oder jenseits, das ist aber im richtig verstandenen Sinn bloß die Frage, wo stehen wir und wo werden wir stehen? Letzter Punkt. Best of Religion. Der historische Gang der Religionskritik lehrt, dass die Religiosität der Religionskritik Thema werden muss. Linke Religionskritik wendet sich oftmals erhaben über die Religion und wird dann selbst praktisch wieder von der Religion eingeholt. Daher muss eine aufgeklärte und sich selbst transparente Linke sich durchaus Gedanken um den eigenen religiösen Charakter des Politischen machen. Religionskritik wird zwar zur Politik, aber es geht darin nicht restlos auf. Jenes Nicht-Identische zu übergehen, hieße auf diese Weise, die Politik wieder mit der Religion unfreiwillig zu identifizieren. Damit schießt sich die Religionskritik selbst ins Bein. Religio wird auch als Gemeinschaft übersetzt, insofern es eine Bindungsform gemeinsamer politischer Praxis ist. Auch die Linke fragt sich, wie sie ihre Anhänger bei der Stange hält, während die Kirche seit je darum kämpft, ihre Mitgliederzahlen nicht zu verlieren. Zwischen beispielsweise Politkleinstgruppen und Kirchen sind Welten, und doch hatte auch der Marxismus-Leninismus seine Kirche und die kritische Theorie ihre Diaspora. Die Kirche wird sich nicht von einer emanzipatorischen Linken überzeugen lassen. Sie muss daher nach wie vor im Zentrum der Kritik stehen und vielleicht wieder in Luft gesprengt werden. Aber dass die Religion als auch die Religionskritik mitunter religiösen Charakter tragen, das hat im Wesen der Religion ihren Ursprung. Das macht aber die Religionskritik nicht vergebens. Vielmehr ist Religionskritik dadurch allererst möglich, indem sie bestehende Praxen und ihre Bindungsform kritisch beleuchtet und so die eigene Praxis zur Debatte stellt. Die Religion ist erst dann entzaubert, wenn sie sich ihre partielle Religiosität zugesteht, beziehungsweise die Religionskritik. Genau der falsche Weg besteht darin, die Religion links liegen zu lassen, denn damit überlässt man dieses zentrale Feld menschlichen Daseins der Zufälligkeit bestehender Ideologien. Insofern ist das gegenwärtige Comeback der Religion, etwa als Krisenideologie, auch durchaus Resultat des Scheiterns der linken Religionskritik sowie der Linken überhaupt. In diesem Sinne schreibt Marx, Zitat, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertals, dessen Heiligenschein die Religion ist. Zitat Ende. Demnach sind es natürlich die Verhältnisse, die Religionskritik und die Linke ebenso religiös machen. Doch es gilt zuerst zu fragen, woran diese Linke überhaupt noch glaubt, wenn sie die Religion praktisch zertrümmert wissen will. Wenn die Linke durch die Religionskritik auch den Glauben an die eigene Sache verloren hat, dann wird sie praktisch auch keine Religion kritisieren und darum auch sich selbst nicht. Ich mach mal weiter. Ich spreche sehr ungern vom Mikrofon. Es kann also sein, dass mir das nicht besonders gut gelingt. Außerdem neige ich dazu, schnell zu sprechen. Ich baue darauf, dass Georg so Ärmel austeilt, falls ich zu schnell spreche. Hat aber auch den Vorteil, dass mein Vortrag ein bisschen lang geraten ist und baue auf verständnisvolle ZuhörerInnen. Ich habe ein paar Notizen gemacht, während Georg gesprochen hat, die ich vorab mitteilen möchte. In meinem Vortrag werde ich vor allem Engels und Feuerbach kritisieren bzw. untersuchen. Es gibt natürlich noch andere wichtige linke Religionskritiken, nämlich die, die sich in irgendeiner Weise an Kant orientiert und natürlich die historistische oder historische, die von Karl-Heinz Deschner, falls den jemand kennt. Kriminalitätsgeschichte des Christentums, 12 Bände, ausgiebig gezeigt, dass es wirklich kein einziges Jahr gibt in der Praxis des Christentums, in dem Morden, Schlachten, Vergewaltigen und Räubern nicht tagtäglich zum Wesen der Christenmenschen gehörte. Dazu habe ich auch viel zu sagen, mache ich aber heute nicht. Es wurde noch angemerkt, dass mein Vortrag technisch sein könnte. Das sehe ich nicht so. Was er auf jeden Fall zum Teil ist, ist, dass ich den Advocato Diaboli spiele. Also ich möchte mein Unverständnis vor bestimmten erkenntnistheoretischen Annahmen des Marxismus formulieren, unter gleichzeitiger Hoffnung, trotzdem Kommunist zu sein. Oder zu sein dürfen. Der Anfang mag ein bisschen zu überdidaktisch sein. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Später wird es dann schön kompliziert. Das liegt einfach daran, dass ich nicht wusste, wer das Publikum ist, beziehungsweise das schwer einzuschätzen ist, wenn man das nicht im akademischen Kontext macht. Ich bitte also zu entschuldigen, wenn ich gleich erkläre, was das Wort Theologie bedeutet oder was das Wort Teleologie bedeutet. Die, die es wissen, können ja dann währenddessen an was anderes denken. Ich fange an. Ziel des Vortrages. Das ist ganz furchtbar mit dem Mikrofon. Mein Vortrag beabsichtigt, drei Fragen zu beantworten. Sie lauten: Erstens, wie kann eine marxistische Religionskritik aussehen? Zweitens, worin besteht der Unterschied zwischen Religion, Theismus und Teleologie? Und drittens, kann der Begriff des Theismus und der Begriff der Teleologie für das Anliegen des Marxismus geltend gemacht werden? Die Einleitung ist sehr lang. Aufgrund der Tatsache, dass mein Vortrag lediglich 30 Minuten dauern soll, erhebe ich nicht den Anspruch, diese Fragen erschöpfend zu erläutern. Ich nehme daher an, dass meine Ausführungen mehr Fragen aufwerfen werden, als sie beantworten. Und damit wäre dann für mich ein Ziel meines Vortrags auch erfüllt. Bevor ich zur ersten Frage komme, möchte ich kurz etwas zu meinem eigenen Anliegen sagen. Das Ziel meiner Fragen besteht darin, darüber nachzudenken, ob und inwieweit die Einsichten der europäischen Metaphysik und des Christentums in das Denken des Marxismus eingeflossen sind. Ist diese Frage einmal beantwortet, so kann vielleicht die Folgefrage besser beantwortet werden. Ist der Marxismus mit dem Christentum, besser gesagt, einer bestimmten christlichen Philosophie vereinbar oder ist er es nicht? Die Frage ist beileibe nicht neu. Sie wurde bereits von Engels in seiner Dialektik der Natur angesprochen. Nach Engels handelt es sich lediglich um eine oberflächliche Scheinverwandtschaft zwischen Religion und Marxismus. Dem einen oder der anderen mag zum Beispiel die Bergpredigt protokommunistisch vorkommen. Mir zum Beispiel. Im Kern jedoch, so Engels, gibt es einen naturphilosophischen Unterschied ums Ganze. Der dialektische Materialismus sei weder metaphysisch begründet noch metaphysisch begründbar, sondern, so Engels, auf dem neuesten Stand der Naturwissenschaften verbündet mit der Idee einer dialektisch gesetzmäßigen Logik allein der materiellen Natur. Steht auch im Anti-Düring. So offenbar schien das aber nicht zu sein. Auch nach Marx und Engels wurde diese Frage fortwährend sowohl von Materialisten als auch von TheistInnen unterschiedlichster Traditionslinien diskutiert. Stellvertretend für viele andere AutorInnen kann auf der Seite des Marxismus sicherlich Ernst Bloch und Walter Benjamin genannt werden. Es wird viele andere geben, das sind die, die ich als erstes kennengelernt habe. Auf der Seite des Theismus ist zum Beispiel Gustav Adolf Wetters 1956 erschienenes Buch Der dialektische Materialismus zu nennen. Ein Buch, das inzwischen über 21 Auflagen in 16 verschiedenen Sprachen erlebt hat, in der deutschen Linken und in der nationalen Linken so gut wie unbekannt ist. Übrigens auch kein gutes, aber ein interessantes Buch. Der Jesuit Wetters ist paradigmatisch für den seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommenden katholischen Neotomismus. Einige Denkerinnen dieser Tradition haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Problemen der ArbeiterInnen und des Kapitalismus kritisch entgegenzutreten. Die meisten dieser Leute sind heute nahezu unbekannt. So zum Beispiel Sylvester Killeen, 1920 erschienenes Buch The Notion of Labor According to Thomas Aquinas. Die Schuld hieran tragen sowohl die TheistInnen als auch die MaterialistInnen. Den TheistInnen waren ihre eigenen KommunistInnen zumeist aus ideologischen Gründen nicht geheuer. Die DDR-Philosophie hingegen machte es sich unter anderem unter der Führung des Leipziger Georg Klaus zur Aufgabe, Wetter vollends zu demontieren. Dafür wurde extra ein Vierjahresplan 1955 aufgesetzt. Es gab einen Vierjahresplan auch in Philosophie. Das Mittel der Wahl war dabei in der Regel die Unterstellung, es handle sich bei solchen Projekten, also wie dem bei Wetter, stets um eine besonders perfide Taktik des Klassenkampfes. Wenn nichts mehr geht, so Klaus, tut man eben so, als würde man sich dem Marxismus gleich machen und umarmt in feindlicher Absicht. Letztlich aber handelt es sich bei den Versöhnungsversuchen von Religion und Marxismus doch um den alten Irrationalismus. Georg Lukács bläst in dasselbe Horn. Wenn er 1955, also dasselbe Jahr wie das Klaus-Buch, meint, dass es hier eine Kontinuität zwischen Schelling und dem Wirken Adolf Hitlers gäbe. Auch ihm gilt die Definition des Irrationalismus schlicht als, ich zitiere, das ist die Definition, die Lukács für wissenschaftlich hält, reaktionäre Antwort auf die Probleme des Klassenkampfes. Und es verwundert dann auch nicht, dass Georg Lukács die nächsten 300 Seiten in der gesamten Philosophiegeschichte nur noch Irrationalisten zu finden meint. Demnach gibt es nicht wirklich einen nennenswerten Inhalt der als irrational diffamierten metaphysischen Rede der Religion und Religionsphilosophie. Das heißt für Lukács auch, das immanente Voranschreiten metaphysischer Philosophie und Theologie vermittels von Begriffen, Argumenten und Logik ist lediglich scheinbar konsistent und scheinbar sinnvoll. Sofern sich tatsächlich rationale Inhalte religiöser Rede ausmachen lassen, soweit werden diese durch die Religion eher verstellt und sind ihr nicht wesentlich. Wie gleich zu zeigen sein wird, folgt Lukács damit einer Idee, die bereits Karl Marx Religionskritik in den Vordergrund gestellt hat. Es ist also nicht so, dass es sich da einfach um eine viel zu primitive Aneignung des marxischen Oeuvres handelt. In der DDR bzw. in Leipzig haben die Schriften von Georg Klaus 1955 zum Beispiel den Titel Jesuiten, Gott und Materie, 1973 Moderne Logik, unter anderem dafür gesorgt, die Diskussion um die theistische Frage vollends ersticken zu lassen. Das Mittel der Kritik war damals eine naive und schablonenartige Vorstellung der materialistischen Dialektik. Und zum Schablonendenken zählt auch die Definition des Irrationalismus durch Georg Lukács. Denn beide Nachkriegsautoren waren der Auffassung, dass sich die gesamte nicht-sozialistische Geistesgeschichte mit einem solchen Begriff hinreichend erklären lässt. Die Folge war, dass die häufig sehr unterschiedlichen Philosophien, also alle, die nicht marxistisch sind, die unter dem Begriff Irrationalismus gefasst wurden, in das Prokrustesbett einer ökonomistisch-deterministischen Geschichtsauffassung gezwängt wurden. Es war ein solches Parteidenken, das dazu beigetragen hat, dass Ernst Bloch nicht mehr an der Leipziger Universität lehren durfte. Mir scheint die Debatte um das Verhältnis von Theismus und Marxismus noch nicht abgeschlossen. Ein Grund hierfür ist der Mangel an begrifflicher Genauigkeit der vermeintlichen KritikerInnen und VerteidigerInnen des Theismus. Hiermit ist nun das Gebiet meines derzeitigen Interesses umrissen. Sollte sich allerdings herausstellen, dass die Frage aber wirklich so albern ist, wie Lukács und Klaus bereits 1955 behaupten, dann bin ich gewillt, das Diktum Engels anzuerkennen. Engels stimmt zur Zeit der Auffassung seiner Dialektik der Natur mit den TheologInnen von damals überein, also mit seinen Zeitgenossen, das waren größtenteils schlechte Aristoteliker. Die Verwandtschaft von Christentum und Marxismus ist oberflächlicher Schein. Ob dem wirklich so ist, gilt es für mich zu klären. Damit wäre für mich die Frage beantwortet, wenn das geklärt ist, was eine linke Religionskritik leisten kann. Erste Frage. Wie kann eine marxistische Religionskritik aussehen? Die wohl bekannteste Religionskritik Marx findet sich im ersten Band der Marx-Engels-Werke unter der Überschrift zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Und da ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen den Text oder die Argumente desselben bereits kennen, werde ich mir die Freiheit nehmen, den Text lediglich zusammenzuraffen. Den lesen wir auch nochmal im Seminar. Marx entwickelt sein Konzept der Religion im durchaus kritischen Anschluss an die Religionskritik Feuerbachs. Feuerbachs zentrale These lautet: Der Begriff Gottes und die theologisch-metaphysischen Begriffe haben ihren Ursprung allein im menschlichen Wesen, nicht in der faktischen Existenz vermeintlicher Götter oder des Gottes, sei er trinitarisch oder nicht. Die These ist vornehmlich gegen die Philosophie Hegels und dessen Anhängerinnen gerichtet. Hinter ihr steckt der Gedanke, dass es der Philosophie Hegels an einem gelungenen Bezug zur materiellen, Engels schreibt auch positiven Welt, fehlt. Richtet sich die Philosophie und die Theologie einmal in ernsthafter Weise auf die materielle Welt, so kann sie ihre eigene Bedingtheit durch diese materielle Welt entdecken. Und in der Folge können die theologisch-metaphysischen Begriffe nicht mehr als Ausdruck einer eigenständigen, unmateriellen Wirklichkeit verstanden werden. Ihr Entstehen und Vergehen ist daher keine Frage der Theorie, sondern der Verhältnisse, in denen der Mensch lebt. Marx schreibt dementsprechend die folgenden Zeilen. Ein Teil davon haben wir vorhin gehört. Das Fundament, das ist das einzige lange Zitat, das heute kommt. Das Fundament der irreligiösen Kritik ist, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder sich schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Auslassung? Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, ich kann kein Französisch, könnte sein, dass es schlecht betont ist, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Die Religion ist in einem Ausdruck des wirklichen Elends und in einem anderen die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Im Gegensatz zu einigen der orthodoxen MarxistInnen der DDR-UdSSR spricht Marx damit der Religion eine nicht aufgehobene Wahrheit zu. Diese ist das Elend der Menschen, das zwar verschleiert wird durch süßliche Geschichten und dogmatisches Gerede, stets aber auch im Wesen der Religion anwesend ist. Damit bezieht Marx vordergründig nicht die klassische These der französisch-materialistischen Aufklärung, wonach es sich im Falle der Religion bloß um einen groß angelegten Priesterbetrug handle. Lenin glaubt diese These auch wieder später wieder. Ganz komisch, Marx glaubt sie nicht, aber Lenin denkt dann wieder, dass es so ist. Aber, auch das ist festzuhalten, Marx teilt noch die klassische Auffassung Feuerbachs, wonach die Wirklichkeit der Religion sich durch die Zusammenkunft menschlicher Praxis mit der dazugehörigen grundsätzlich falschen Theologie auszeichnet. Theologie ist hier der Überbau. Die Wahrheit der Religion ist nunmehr nicht mehr ihr religiöses Gerede, sondern ihre materielle Ursache. Dieser Ursache gilt es, gerecht zu werden. Diese Ursache, gerecht zu werden, heißt, die Gründe für das verschleiernde religiöse Gelaber durch Praxis aufzuheben. Demnach stellt die Theologie den ideologischen Überbau zur jeweiligen religiösen Basispraxis meist feudaler Ordnung dar. Als Beleg hierfür kann zum Beispiel die Tatsache herangezogen werden, und Engels macht das manchmal, dass alle großen TheologInnen Staats- und Gemeinschaftsmodelle vertreten, die dem Stand der damaligen feudalen Produktionsverhältnisse entsprechen. Ob dies tatsächlich stimmt, möchte ich übrigens anzweifeln. Das staatstheoretische Modell des Thomas von Aquin zum Beispiel lässt sich nicht auf eine Theorie des Feudalismus reduzieren. Auch ist es nicht so, dass die emanzipatorischen Momente des thomistischen Staatsmodells dem Denken, 12. Jahrhundert, dem Denken dieser Theologie ganz äußerlich werden oder durch Dogmen verstellt. Das Gegenteil ist der Fall. Thomas selbst schreibt, dass seine Konzeption des Staates natürlich auch maßgeblich durch die materiell gegebenen Bedingungen entstanden ist. Würde er dies nicht zugeben, er wäre kein Aristoteliker mehr. Darauf komme ich noch zu sprechen. Ändert sich die materielle Basis der gesellschaftlichen Form, so wäre die Form der Vergemeinschaftung eine andere. Fernerhin betont Thomas, dass es, wenn es dem Glück des Menschen zuträglich ist, also ihn an Gott annähert, eine Veränderung der materiellen Verhältnisse nicht nur wünschenswert ist, nein, sie ist vielmehr die Pflicht eines jeden liebenden Christenmenschen. Mein Entwurf kündigt bereits die Art von Bauchschmerzen an, die ich habe, wenn die meisten MarxistInnen mehr grob als fein über die Geschichte des Denkens zu sprechen versuchen. Am Ende des Vortrages sollten diese Bauchschmerzen ein wenig klarer geworden sein. Bis dahin bitte ich, den Einwurf zu Thomas zu entschuldigen. Noch ein paar methodologische Anmerkungen zur Religionskritik, um anschließend die nächste Frage angemessen beantworten zu können. Ein spezifisch marxistisches Element der Religionskritik besteht darin, der Religion keinen eigenen Wirklichkeitsbegriff zuzugestehen, also zu sagen, sie ist nicht irreduzibel. Die religiösen Begriffe sind, wie viele andere metaphysische Begriffe, zum Beispiel Seele, nicht irreduzibel, sondern durch die Logik menschlicher Praxis in Raum, Zeit, Produktionsverhältnissen und Materie vollständig erklärbar. So ausgesprochen klingt das wenig verwunderlich und heutzutage auch nicht kontrovers. Georg hat schon an die Popularität von Dawkins erinnert. Wirklich kontrovers ist die dahinterliegende epistemologische, also wissens- und erkenntnistheoretische Annahme. Es wird nämlich angenommen, dass der Begriff einer Form, der einer je konkreten Materie entbehrt, undenkbar ist. Hierunter fallen also die alten Vorstellungen von Idee, Genus, Spezies, Eidos, Usia, beziehungsweise das Wesen einer Sache. Auch darauf komme ich noch zu sprechen. Überdies wird auch angenommen, dass es überhaupt keine eigene Logik begrifflicher Formen und ideeller Formen gibt, die also eine irreduzible Eigenheit gegenüber der Materie aufweise. Vielmehr ist die Logik der Begriffe und Formen, zum Beispiel die Form Mensch, allein die Logik potenzierter Materie. Also eine Materie, die besonders viel kann und besondere Eigenschaften hat, letztlich aber nicht weniger Gegenstand naturkausalistischer Erklärungen ist als jeder andere Gegenstand. Wobei hervorzuheben ist, dass, sofern wir Engels Dialektik der Natur folgen, damit in erster Linie die drei dialektischen Gesetze der Natur gemeint sind, die zähle ich gleich nochmal auf, und in zweiter Linie erst die naturwissenschaftlich-positivistischen Beschreibungsgestalten, die diesen Gesetzen folgen. Physik, Biologie, Darwinismus für Engels, der noch an den Steinzeit-Darwinismus glaubt. Die Gesetze, die drei dialektischen Gesetze lauten folgendermaßen, sind von Hegel übernommen. Gesetz vom Umschlagen von Quantität und Qualität, Gesetz der Durchdringung der Gegensätze, Gesetz der Negation der Negation. Besonders beliebte Stammtischgesetze. Es gilt, diesen Gedanken festzuhalten, denn er scheint den bisher stärksten Hinweis auf die Nichtvereinbarkeit von Theismus, Teleologie und Marxismus zu geben. Zum Zwecke der begrifflichen Klärung ist es aber erst einmal notwendig, die Begriffe näher zu erläutern. Daher die zweite Frage: Worin besteht der Unterschied zwischen Religion, Theismus und Teleologie? Das Wort Religion entstammt dem lateinischen religio und meinte ursprünglich einmal Gemeinschaft, aber auch Gewissenhaftigkeit, Rücksicht und Bedenken. Die frühesten Erwähnungen des Wortes finden sich bei Plautus und Cato. Besonders berühmt wurde die Verwendung des Wortes durch Cicero um das 1. Jahrhundert vor Christus. Dieser verstand unter Religio Wiederauflesen und Wiederaufsammeln von etwas, das vergangen ist. Stets wurde das Wort in Gegnerschaft zu Superstitio verwendet, also zum gedankenlosen Eifer, zur naiven Ekstase, zur Esoterik und einer übertriebenen Spiritualität. Gegenüber dem idiotischen Gerede subjektiver Aufoffenbarung stand damit der Gedanke einer objektiven Erkenntnis, eines metaphysischen Gedankens, der sowohl außerhalb wie auch innerhalb der Welt seinen Grund hat. Gemeinsamer Grund von Religio und Superstitio war jedoch das Anliegen, nach den letzten Gründen menschlicher Existenz zu fragen. Spätestens seit den Briefen von Paulus und den weiterführenden Ausführungen im Johannesevangelium ist damit im europäischen Sprachraum zumeist die heilige Gemeinschaft des Evangeliums assoziiert. Und fasst man den Begriff des lateinischen Ursprungs gemäß des lateinischen Ursprungs, lässt dieser etwas mehr Spielraum für Interpretation. Gemeint ist demnach eine Gemeinschaft, die durch den gemeinsamen Glauben, die Definition ist wichtig, weil ich später fragen möchte, ob man sie auf Engels anwenden kann. Gemein ist damit eine Gemeinschaft, die durch den gemeinsamen Glauben an einen unverfügbaren Sinn der eigenen Existenz und Lebensbedingungen miteinander verbunden ist. Diese Definition kann sowohl auf enge Stammesverbände zutreffen, als auch auf so große Konstruktionen wie die katholische Kirche oder die zahlreichen lokal gebundenen Traditionen des Judentums. All diesen Gemeinschaften ist dabei zu eigen, einen bestimmten Kanon der Interpretation auszubilden, zum Beispiel Theologie und Dogmen, als auch die Praxis des Eingedenkens der eigenen Existenz und des unverfügbaren Sinns zu institutionalisieren, zum Beispiel in Form einer Priesterklasse oder einer als göttlich verstandenen Harmonik. In den vormodernen Gesellschaften bilden die Religionen zumeist die integrierende und dominierende Ebene gemeinschaftlicher Sinnstiftung. Für den Wissenschaftstheoretiker Kammbartel liegt hierin der entscheidende Grund für ihre dauerhafte Anfälligkeit für Dogmatismus und Fundamentalismus. Die bürgerliche Philosophie sieht die Lösung für dieses Problem in den neuzeitlichen Konzepten einer Zivil- und Privatreligion. Folgt man hingegen der marxistischen Interpretation, so müsste man wohl sagen, dass der Grund für die vermeintliche Anfälligkeit der Religion im illusorischen Wesen, im Kern der Religion als solches angelegt ist. Die neuzeitlichen Zivilreligionen erweisen sich aus dieser Warte als affirmativer, zumeist ungefährlicher, manchmal auch gefährlicher sozialer Kitt einer Gesellschaft, die sich selbst und andere in noch nie dagewesenem Maße ausbeutet. Soviel zum Religionsbegriff. Theismus und Teleologie scheinen mir hingegen Begriffe zu sein, die sich klarer und deutlicher fassen lassen. Beide Begriffe sind technischer bzw. methodologischer Natur und zielen darauf ab, bestimmte Arten von Erklärungen und Erklärungsannahmen zu charakterisieren. Wirklich theistische Erklärungen finden sich in der Regel in der Theologie und zum Teil auch in der Philosophie. Unter einer theistischen Erklärungsart verstehe ich diejenige, die die Existenz eines absoluten Wesens, das ist Gott, Theos, annimmt. Grundlage dieser Annahme ist die Behauptung, dass ein bestimmter Gegenstand nicht ohne einen Begriff Gottes erläutert werden kann. Genau die Behauptung, die der Marxismus verneint. Die wohl wirkmächtigste dieser Theorien findet sich im 8. Buch der Physik des Aristoteles. Es würde den Umfang des Vortrags sprengen, die Theorie des Aristoteles zu erläutern. Jedenfalls angemessen zu erläutern. Ich probiere es trotzdem. Hier kommt die schwierige Stelle. Von daher biete ich lediglich eine erste Skizze des Gedankengangs an. Die Skizze beansprucht nicht, euch zu Aristotelikern zu machen, sondern die Skizze beansprucht zu zeigen, wie theistische Argumente im Allgemeinen funktionieren. Aristoteles nimmt an, dass Bewegung dadurch definiert ist, dass diese einen End- und Anfangspunkt hat. Außerdem ist die lebendige Natur wesensmäßig in Bewegung. Nun stellt sich die Frage, was der Anfangspunkt dieser Bewegungen ist, beziehungsweise ob es einen solchen geben kann oder muss. Laut Aristoteles muss es einen ersten unbewegten Beweger geben, den er zuweilen göttlich, ganz, ganz selten oder nie Gott nennt. Wäre dem nicht so, müsste jede Erklärung einer einzelnen Bewegung immer auch auf die vorige und nächste Kausalkette verweisen. So wird also ad infinitum in alle Richtungen verlaufen. Warum? Eine Erklärung, die ad infinitum läuft, ist keine echte Erklärung. Im Gegensatz hierzu steht der Begriff einer gelungenen Erklärung. Eine echte Erklärung erklärt den wohlverstandenen Grund des zu Erklärenden. Es ist nämlich das Wissen um den Grund einer Sache, das die sachbezogenen Urteile orientiert, rechtfertigt und bewertbar macht. Es ist der Begriff eines Grundes, der die Beschreibung zum Beispiel einer einzelnen Bewegung von anderen Ketten im Netz kausaler Prozesse unterscheidet. Dies gilt für Aristoteles auch im Hinblick auf die Natur als Ganzes. Unser Verständnis der natürlichen Bewegungen der Natur setzt ein intuitives oder logisches Verständnis eines ersten unbewegten Grundes der Welt voraus. Würden wir ein solches Verständnis eines unbewegten Grundes der Natur nicht haben, so wäre nicht klar, warum wir ein Verständnis der einzelnen Bewegungen dennoch haben könnten. Alles wäre quasi Bewegungsmatsch. Dem ist so, weil auch die einzelnen Gründe für die einzelnen Bewegungen wiederum ad infinitum nach ihrem Grund befragt werden könnten. Da wir aber die Gründe der einzelnen Bewegungen verstehen, muss es so sein, dass sich diese letztendlich auf einen letzten Grund, den unbewegten Beweger, also Gott, zurückführen lassen. Und ihr müsst jetzt nicht davon überzeugt sein, nochmal zur Betonung, es ging darum zu illustrieren. Da das Medium der Bewegung die Materie ist, muss dieser Grund reine, wirkliche Form sein, also dasjenige, das sich gegenüber der Bewegung nicht verändert, sondern uns begreifen lässt, warum sich etwas spezifisch Ausgeprägtes bewegt, so jedenfalls Aristoteles. Das war es jetzt schon mit den komplizierten Sachen. Und so viel dazu. Ich bin mir sicher, dass dies nicht unmittelbar verständlich ist. Wichtig war es mir an dieser Stelle, die Art der theistischen Gedanken und das dazugehörige wissenschaftstheoretische Problemfeld zu markieren. Ferner ist hierbei zu bemerken, dass es schon Religion vor den theistischen Formulierungen des Aristoteles gab. Also die Religion existieren daher in einem relativen Unabhängigkeitsverhältnis zu solchen wissenschaftlichen theistischen Erklärungen, obwohl sie sich ebenso als göttlich begreifen. Platon und Aristoteles zum Beispiel beanspruchen bereits eine bestimmte Art von Selbstaufklärung über die zu wenig reflexive Mythologie vorzunehmen. An deren Ende stand für Aristoteles der Beweis eines einzigen Gottes. Nur noch zum Begriff der teleologischen Erklärungen. Das Wort Teleologie kommt von Telos und meint nicht Gott, sondern Ziel. Das ist das Wort, das Bloch sehr oft verwendet. Die derzeit geläufigsten teleologischen Erklärungen finden sich im Bereich der Biologie. So sagen wir zum Beispiel, der Mensch muss Nahrung aufnehmen, damit er fortlebt. Und darin ist inbegriffen, dass die Aufnahme der Nahrung dem Ziel des Weiterbestehens dienlich ist. Der gesamte Bereich der Biologie nutzt solche teleologischen Sätze. Die materialistischen Beschreibungen der Biologie kommen nicht ohne solche Sätze aus. Sage ich zum Beispiel, der Prozess des Verdauens oder des Stoffwechsels würde nur durch diese oder jene Proteinformel zu beschreiben sein. So macht dieser Satz nur dann Sinn, wenn ich den nur als teleologisch vorgestellten Begriff des Stoffwechsels der Natur bereits voraussetze. Würde ich so einen Begriff nicht voraussetzen, wäre nicht klar, warum die chemische Beschreibung eine Einheit beschreibt, sondern einfach nur Teil einer unendlichen Kausalkette ohne Anfang und Ende wäre. Die wichtigen physikalischen Ausdrücke, die Formeln und chemischen Analysen können nur unter der Voraussetzung vorgenommen werden, dass bereits eine Ordnung samt Ziel im natürlichen Organismus vorgestellt wird. Deutlich wird dies daran, dass Sie kein Lehrbuch und kein Fachbuch der chemischen Biologie finden werden, niemals, dass nicht mehr oder weniger teleologische Begriffe wie Leben, Stoffwechsel, Organ, Zelle und dergleichen verwendet. Es gibt kein einziges biologisches Fachbuch, das von vorne bis hinten allein aus positivistischen Formeln besteht. Und wenn es der Titel des Buches ist. Ein Großteil des sogenannten wissenschaftlich-dialektischen Materialismus, jetzt komme ich zurück zum Materialismus, möchte die Erklärung des menschlichen Lebens und der natürlichen Welt ausschließlich durch solche teleologischen oder positivistischen Begriffe fundiert sehen. Die wissenschaftstheoretischen Probleme des Theismus hingegen sollen durch die Logik der Dialektik der Natur aufgelöst werden. Die Verwendung teleologischer Beschreibungsmuster liegt nahe, klingen diese doch metaphysisch abstinent. Zumindest im Vergleich zu vermeintlich großen Wörtern wie Gott, Theismus oder Form. Außerdem scheint es so, als könnten gerade solche Wissenschaften, wenn sie sich nicht auf die nähere Biologie beschränken, sondern auf die allgemeine Lebensweise der Menschen schauen, diese großen Wörter mit naheliegenden, lebenspraktischen Erklärungen entkräften. Dem unterliegt, und das ist die zentrale These des Vortrags, ein wissenschaftstheoretischer Gedanke, der am Grundproblem des Theismus oder einer anspruchsvollen Metaphysik vorbeigeht. Die metaphysische Sparsamkeit mit Marxismus ist zumeist lediglich scheinbarer Art. Und das wird dann an Engels demonstriert. Damit möchte ich nun zur dritten und letzten Frage kommen. Dritte Frage. Kann der Begriff des Theismus oder der Begriff der Teleologie für das Anliegen des Marxismus geltend gemacht werden? Es gehört zu den wesentlichen Anliegen theistischer Philosophie, das Selbstverständnis einer lediglich scheinbar metaphysischen Position oder einer scheinbar abstinenten metaphysischen Position zu kritisieren. Im Falle der naturwissenschaftlichen Konzeption Engels lässt sich dies wie folgt darlegen. Engels vermag die Herkunft und die Richtigkeit der dialektischen Gesetze der Natur nicht zu erklären. Er setzt diese voraus. Im Gegenzug kritisiert er alle weitergehenden Nachfragen nach dem Ursprung solcher Gesetze als naive Metaphysik. Im schlimmsten Fall als grundsätzlich regressive Theologie. Und dieses Nachfragen gilt Engels nicht als regressiv, weil es zum Beispiel oft mit zu theologischen Positionen führt, die tatsächlich regressiv sind. Regressiv gilt Engels die Frage, weil sie nicht den dialektischen Grundgesetzen entspricht, die für Engels die höchsten Grundinstanzen jeder weiteren Erklärung darstellen. Damit vertritt Engels eine Tradition naturphilosophischer Dogmatik. Diese weigert sich, eine positive, inhaltsreiche Begründung und Bestimmung ihrer eigenen Herkunft anzugeben. Ebenso wie zahlreiche ihrer historischen Vorbilder, zum Beispiel in bestimmten Traditionen des Judentums, aber auch des mystischen Christentums, ersetzt sie die Suche nach einem Begründungsbegriff der eigenen Wahrheit durch den Hinweis auf praktisches Funktionieren dieser Gedanken. Mir scheint es offenbar, dass der Verweis auf eine mögliche Praktibilität eines Dogmas die Sache weder klarer, noch wahrer, noch deutlicher oder kritischer macht. Dafür aber scheint mir hier bereits der Keim bestimmter naiver technizistischer Fortschrittsbegriffe zu liegen. Unter seinen naiven technizistischen positivistischen Fortschrittsbegriffen litt das emanzipatorische Anliegen der marxistischen Bewegung. Und es bedurfte erst so unterschiedlicher KritikerInnen wie zum Beispiel neben vielen anderen Horkheimer, Adorno, Gramsci und Bloch, um hier eine wahrnehmbare Gegenbewegung zu etablieren. Derartige AutorInnen mögen selbst nicht frei von Fehlern sein, aber haben einige der hier antizipierten Probleme ebenfalls exponiert. Um die Problemlage nun auszuweiten und auf das Ende des Vortrages zuzusteuern, möchte ich auf das vorgestellte Marx-Zitat zu sprechen kommen. Marx schrieb, dass das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitze. Gemeint war, dass das Denken der Menschen sich in die Fantasie der Religion und der Theologie flüchtet, weil es im Diesseits unbefriedigt bleiben musste. An anderer Stelle schreibt Marx daher auch, dass der Mensch sich bisher noch in der Vorgeschichte seiner selbst befindet. Die wahre menschliche Geschichte liegt immer noch in der Zukunft. Bis dahin ist das menschliche Wesen stets im Wandel begriffen, nach Marx, da es ja produziert und arbeitet, seine Umwelt zunehmend verändert. Was einmal aufgrund der Produktionsverhältnisse als normal galt, zum Beispiel die gesellschaftliche Rolle von Sklaven und Frauen, gilt heutzutage vielen Menschen als schlecht. Frauen zum Beispiel kommen wenigstens in den westlichen Industriegesellschaften neue Rechte, Pflichten, soziale Rollenbilder und moderne Zwänge zu, nicht mehr die alten oder nicht mehr alle alten. Auch essen wir zum Beispiel andere Nahrung, leben länger, leiden neue Krankheiten, erleben neue Abenteuer und bisher undenkbar gewesene Zwänge. Zum Beispiel mit einem fremden Menschen vom Arbeitsamt über unsere persönliche Zukunft sprechen zu müssen. Das kennt der antike Ägypter nicht. Oder einem Großteil des Tages von Werbung und werbenden Motiven umgeben zu sein, also einer Umwelt ausgesetzt zu sein, deren ästhetisches Hauptmovens in der Akkumulierung von Mehrwert besteht. Ein solches Veränderungsdenken scheint auf den ersten naiven Blick überaus geeignet, Grundlage einer Theorie menschlichen Fortschritts zu sein, in deren Ende die Wirklichkeit kommunistischen Lebens steht. Allerdings setzt diese ungewollt dennoch einen Begriff des Menschen voraus, welcher gar nicht anders als mit den vermeintlich metaphysischen Begriffen gedacht und beschrieben werden kann. Der Begriff des Menschen ist noch nicht in eigentlicher Weise für Marx wirklich, da er seine Nötigung zur Fantasie der Religion. Auf der anderen Seite gilt aber, wenn der Mensch eine Geschichte hat, so muss es einen Begriff des Menschen geben, der nicht denselben Veränderungen unterworfen ist wie seine Geschichte. Ansonsten würden wir ständig was anderes bezeichnen, und zwar von jedem Augenblick zu jedem Augenblick. Das kann man bei Platons Parmenides-Dialog nennen. Auch muss dieser bereits wirklich sein, also der Begriff. Wäre der Begriff des Menschen selbst vollständig geschichtlich oder vollständig unwirklich, so würden wir nicht davon sprechen können, dass der Mensch durch Raum und Zeit eine sich verändernde Kontinuität darstellt, also es eine Menschengeschichte gibt. Gerade dies muss aber vorausgesetzt werden, wenn ich mich erstens für das Gute des Menschen einsetzen möchte und zweitens annehme, dass die Welt noch nicht vollständig so eingerichtet ist, dass der Mensch ein freies, nicht geknechtetes Wesen ist. Es ist daher auch wenig erstaunlich, dass Marx im ersten Band des Kapitals durchaus einen festen, original ontologischen Wesensbegriff des Menschen heranzieht. Der Mensch ist dort das arbeitende Wesen. Ob man nun der Meinung ist, dass dies den Menschen an sich zureichend beschreibt oder nicht, sei dahingestellt, also dass der Mensch ein arbeitendes Wesen ist. Meines Erachtens handelt es sich hierbei lediglich um ein Charakteristikum, das innerhalb einer bestimmten materiellen Situation wirklich ist, nicht aber um einen vollständigen Formbegriff des Menschen. Ansonsten würde es heißen, dass wir auch im Kommunismus arbeiten müssten. Wer wäre denn dafür? Wichtig ist, an dieser Stelle festzustellen, dass Marx damit einen Formbegriff des Menschen verwendet, also von einem zeitallgemeinen Prinzipienbegriff menschlichen Lebens ausgeht, übrigens genau wie das Christentum, der für alle Gestalten menschlichen Lebens den Maßstab der Erklärung und die Kritik an die Hand gibt. Ist einmal eine geschichtliche Situation anerkannt, so kann anhand eines solchen Begriffs erklärt werden, was in dieser Situation die jeweils förderlichen und schädlichen Entwicklungen für Menschen sind. Solche Erklärungen verwenden natürlich teleologische Begriffe, indem diese von der Form des Menschen ausgehend darauf hinweisen, was dem Ziel der Formerfüllung, also ein guter Mensch zu sein, erforderlich ist. Es ist zum Beispiel, um ein gutes Leben zu führen, wichtig, sich der Form des Menschen angemessen zu ernähren. Der Satz, Menschen essen besser ausschließlich Steine, ist daher falsch, weil es in der Verwirklichung der Form des Menschen enorm abträglich ist, sich nur von Steinen zu ernähren. Nicht aber, weil dem Steineessen eine andere Proteinreaktion folgt, als dem Essen von Kartoffelchips. Die geschichtliche Situation des Gattungswesens Mensch ist also die materielle Bedingung seiner Verwirklichung des Prinzips Mensch zu sein, also der Form. Damit ist der Unterschied von Formbegriff zum Materiebegriff unter der Hand wieder im Marxismus eingeführt. Und die dazugehörigen Fragen und Probleme treten erneut auf. Fragen sind zum Beispiel, wann weiß ich, ob ich die Form richtig erkannt habe? Ist die Form erkennbar? Und derlei. Da es im vorliegenden Vortrag um die Religionsfrage geht, ich komme langsam zum Schluss, möchte ich aber eine andere Frage hervorheben. Die Form ist auch im Falle des Menschen ein allgemeinerer Begriff als in je zeitgenössischen Gestalten seines Lebens. Wenn wir das zugeben, dann nehmen wir auch an, dass wir einen Begriff vom Konkreten abstrahieren können, der ohne den unmittelbaren Bezug auf das je konkrete materielle Dasein fortbestehen kann. An einem Beispiel wird das deutlich. Der Mensch existiert auch morgen, selbst wenn dessen materielle Konstitution inzwischen gasförmig sein sollte. Da er ein tätiges Wesen ist, ist dieser sowohl Grund seiner eigenen Gestaltsveränderung als auch bedingt durch die ihm je gegebene Materie seiner praktischen Tätigkeit. Anders ausgedrückt, er ist zum Teil Beweger seiner eigenen Geschichte. Er ist aber auch passiv bewegte Geschichte, das ist Naturgeschichte. Aus diesem Grund ist es wenigstens sehr unwahrscheinlich, dass der Mensch irgendwann einmal tatsächlich gasförmig wird, ohne seine naturgegebenen Wesenseigenschaften zu verlieren. Bekanntlich streben die besonders utopischen TheoretikerInnen des Kommunismus danach, den Menschen zum alleinigen Beweger seiner Geschichte zu machen, Feuerbach zum Beispiel, also wenn man ihn schon als Kommunist einsortieren will. Denn nur dann wäre sein Wille nicht entfremdet von der ihm immer noch fremden, nicht vollständig von ihm beherrschten Natur und Materie. Er wäre mit sich eins, da von allem ungeschieden. Man denke dabei nur an die Reformulierung dieses Gedanken in Dietmar Darts Abschaffung der Arten, das hiermit sehr empfohlen sei. Bisher aber ist der Mensch sowohl Beweger der Natur als auch von ihr maßgeblich bewegt. Er weiß sich, da er bewegt ist, als Beweger, das heißt als ein Wesen, das eigenständiger Grund von Veränderung ist. Wir nennen dies im Allgemeinen Freiheit, nämlich ein eigenständiger Grund für den Beginn einer Bewegung zu sein. Daraus folgt, dass der Mensch praktisch weiß, was es heißt, Beweger zu sein, nämlich über Materie so und so zu herrschen. Warum sollte der Mensch also nicht wissen können, was es hieße, nach einem letzten Beweger zu fragen, wo er doch selbst Beweger ist, wo er doch sein eigenes Formvermögen tagtäglich wahrnimmt und praktiziert? Ganz offenbar ist, dass der Mensch um seine Endlichkeit weiß. Auch ist klar, dass der Gedanke eines unbewegten Bewegers ein Subjekt meint. Dass, ich komme zu Feuerbach, falls das jemand kennt, dass keineswegs die Spiegelung menschlicher Eigenschaften ist. Also Gott ist nicht nur die Spiegelung menschlicher Eigenschaften, wie Feuerbach es sagt, und sein kann. Wäre Gott bloß eine Selbstbespiegelung menschlichen Könnens, also eine Projektion der Gattungsvermögen des Menschen, das ist die Feuerbach-These, würden wir ihn nicht absolut nennen können. Dann wäre der Mensch schon absolut und dann müsste er sich auch nicht selbst bespiegeln. Und das ist die Aporie bei Feuerbach. Marx selbst gesteht dies ein, wenn er feststellt, dass der Mensch noch nicht wirklich ist, also durch und durch in der Endlichkeit seiner Verhältnisse befangen. Der Mensch würde gar nicht fantasieren müssen, wie es Marx und Feuerbach denkt, würde nicht am Stand der jeweiligen Produktivkräfte leiden, wenn er schon in Potenz so mächtig wäre wie der von ihm antizipierte Gott. Aus diesem Grunde geht der Gedanke Feuerbachs an dem Begriff vorbei, den der Theismus stark macht, und trifft nur die Superstition des Übermenschen, zum Beispiel Nietzsche. Nun, Engels vermag diese Frage und will es auch nicht zu beantworten. Dem ist so, weil Engels einen Materiebegriff vertritt, der letztlich darauf abzielt, einen davon unterschiedenen Begriff der Form als eigenständiges Explanans zu negieren. Und dennoch nimmt auch Engels an, dass der von ihm so oft gelobte Fortschritt in irgendeiner Weise einem guten, nicht relativen, nicht vollständig zeitgenössischen Ziel verpflichtet ist. Da die Materie von ihm allein als relative Bewegung zu sich selbst charakterisiert ist, das nennt er Natur, bleibt allerdings völlig unklar, wie überhaupt etwas Zeitallgemeines Gutes gedacht werden soll. Dies ist umso erstaunlicher, weil der Wissenschaftstheorie von Engels eine politische Praxis daraus folgen soll, die die Welt in Zukunft maßgeblich bestimmt. Unter Bezugnahme auf den oben vorgestellten Religionsbegriff wird nun deutlich, warum Engels Philosophie selbst von Seiten des Marxismus unter dem Verdacht der Religion fiel. Die Ausgangsannahmen Engels sind aufgrund seiner Vorstellung von Materie und Methode dem eigenen Denken ein unverfügbarer Sinn. Im Unterschied zum Katholizismus besteht das Dogma hier nicht in der gefestigten Lehrmeinung, das ist die Übersetzung von Dogma, über den Inhalt und Herkunft dieses Sinnes, also Gott. Das Dogma Engels besteht im bloßen Seinlassen der offenbaren Frage nach der Herkunft des Guten und der Herkunft der dialektischen Naturgesetze und derlei. Ganz ähnlich wie beim Katholizismus soll ein unverfügbarer letzter Sinn die Grundlage einer Praxis sein, die die Welt errettet. In Anschluss an Walter Benjamin bietet sich im Übrigen ein Vergleich zur Religion des Kapitalismus an. Auch diese Kultreligion, genauso wie der Marxismus, englische Prägung, kennt keine explizite Theologie mehr. Übrigens wie viele andere neuzeitliche Kultreligionen. Aber ist trotzdem von einem solchen Denken tief durchdrängt. Beide, sowohl Kommunismus als auch marxistischer englischer Marxismus als auch Katholizismus, behaupten, sofern sie verendet werden, in Ewigkeit zu sein. Den klassischen Religionen ist immerhin zuzugestehen, dass diese zum Glück die Wohltat der Ketzerei und der Hermeneutik gekannt haben, hier immer wieder hervorgebracht. Ketzerinnen und Neuinterpretationen kennt auch der Marxismus. Das ist wenig verwunderlich, denn die erkenntnistheoretischen und naturphilosophischen Ausgangsüberlegungen von Marx und Engels sind schlicht nicht besonders eindeutig. Auf der anderen Seite verstehen sich beide als dogmenfeindlich. Die vielfältigen Traditionen linker Theoriebildungen haben in diesem Problemkontext ihren innersten Grund. Sie würden meines Erachtens gut daran tun, danach zu fragen, welche Art theoretisch-praktischer Voraussetzungen gedacht werden müssen, wenn der Marxismus nicht selbst unkritisch gegenüber seinen theoretischen Prämissen sein soll. Eine mögliche Antwort auf die Ausgangsfrage des Vortrages von mir und Georg möchte ich nun geben. Je nach Lesart und Auflösung des skizzierten Methodenproblems entscheidet sich die Art marxistischer Theoriebildung. Ganz offenbar aber scheint mir zu sein, dass die Frage nach tiefer liegenden theistischen Prämissen in ihrem Verhältnis zur Naturphilosophie noch nicht vollständig gelöst ist. Sie ist eigentlich gar nicht angesprochen worden im Marxismus. Weder in der Theorie noch in der Praxis kommunistischer Kritik. Zahlreiche AutorInnen haben dies schon gesehen. Am schönsten jedoch hat es vielleicht Walter Benjamin einmal ausgedrückt. Ich möchte mit einem Zitat schließen und beim Fragmentarischen meiner Überlegungen verbleiben. Benjamins Gesamtzitat kommt in einer Minute. Benjamins gesamte Philosophie scheint mir aber darauf hinzuweisen, wie die Ausgangsfrage in einem Sinne beantwortbar wäre. Das ist immer noch nicht das Zitat. Zur Erfüllung des innersten Anliegens von Theismus und Religion ist die marxistische Philosophie ein probates Mittel. Im Bewusstwerden über die materialbegrifflichen Bedingungen menschlichen Lebens und gemeinsamer Sinnsuche liegt der Sinn linker Religionskritik. Sie säubert das Streben der Welt um die Kategorien ihrer irrationalen Herrschaft, die der materiellen Endlichkeit entsprungen sind. Wäre das Streben der Welt aber nicht mehr als die Herrschaft von Materie, es gäbe gar keinen letzten Sinn, mit Hilfe irgendeiner Kritik zu erretten. Die linke Religionskritik, sofern es so etwas geben soll, ist daher sowohl die Kritik der Religion um ihre Selbstwillen, als auch die Kritik der linken materialistischen Axiome, weil kommunistische Praxis keine Art dogmatischen Geseiers dulden darf, damit das Versprechen auf Glück als wahrhafte menschliche Versöhnung wirklich werden kann. Im Denken Benjamin ist diese Einsicht aufgehoben. Ich zitiere abschließend. Das ist die erste These zu den Geschichten, zu den Thesen der Geschichte. Die meisten Menschen kennen die schon, aber ich dachte, die passt jetzt ganz gut. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Bett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht blicken lassen darf. Danke. Ich hoffe, es war nicht zu lang.